Es gab am 17. und 18. September in den Bezirken Nordpyongan und Nordhamgyong gemeinsame Kundgebungen von Armee und Volk, in denen man den erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionsversuch, der die Macht des Südkorea kraftvoll demonstriert hatte, feierte. Daran nahmen teil die Funktionäre der Parteien, Marktorgane, der Massenorganisationen, Betriebe und Werke, Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die werktätigen Alukreise und Schichten, die Jugendlichen und Studenten in den Bezirken. Nach dem Verlesen der Erklärung des Nuklearwaffeninstituts der DVJK gab es Gratulationsreden. Die Reden hoben hervor, der Atomsprengkopf-Explosionsversuch, der uns mit eigener Weisheit, Technik und Kraft gelang, war ein harter Schlag gegen die US-Imperialisten und ihre Anhänger und ein großer historischer Sieg gegen die Zitadelle der Aggression. Alle sollen sich im Zusammenschluss um den verehrten Genossen Kim Jong-un darum bemühen, auf diesem Boden schnell einen mächtigen sozialistischen Staat des Juche und ein Paradies des Volkes zu errichten.